Ich hasse Haus, ich kann euch nicht leiden. Steckt den Dick in Scheiden, doch ich kann euch nicht leiden. Sag mir, warum seid ihr dumm? Seid ihr alle so naiv? Bitches werden wet, denn sie sind in diesem G verliebt. Ich bin auf der Street, auf der Jagd nach dem Gola Grab. Money over sluts, obwohl ich Hose in jeder Color fuck. Gebe keinen Motherfuck, smoke a weed und slippe, slippe. Kannst du einfach lieben, dann danach, wenn ich dich ficke, bitte. Ich hab keine Zeit, weil den Honey Homer meint. Die Diamanten scheinen bright und ich bin to fight bereit. Ich will auf kein Date gehen, will nicht deine Friends mieten. Das Auto ist mein Eigentum, du musst einen Benz mieten. Wenn wir in der Mall sind, kann ich dir alles kaufen. Bitch, ich hab ein Soldier Board und muss nie wieder laufen, weil die Geschäfte laufen. Jede City bucht aus, du bist feucht, denn auf meiner Haut ist teurer Schmuck drauf. Damn, ich hasse Haus, ich hasse Haus, ich hasse Haus. Damn, ich hasse Haus, ich hasse Haus, ich hasse Haus. Ich will Geld zählen und ich will ein Steak dinieren. Schicke meine Boys in die Crowd und sie tun mir nice Babes servieren. Ja, ich bin ein Bad Boy und verhalte mich asozial. Trage den Versace-Schal, denn ich besitze Kapital. Bitte stell mich vor die Wahl, will ich Money oder House? Will ich House oder Shows? Will ich House oder Clothes? Ich will both, ich change öfter House als meine Clothes. Bin in der Booth mit Bros, also das Money, das ich choose will. Jimmy Shoes und Louis Vuitton, der Gürtel ist Louis Vuitton. Nutte, kennst du Gucci Mane? Ich bin das deutsche Pendant, der Custom Ball, weil Gucci ist fast länger als mein Dick und der ist big wie die Leidermarke. Guck, wie ich die Breitling trage, die Breitling leider habe. Gette wieder Money, leider ich mach das Mula quick, so ähnlich wie ein Leiharbeiter. Mein Lifestyle ist utopisch, der Drink ist isotonisch. Ein normales Leben führen, das ist für mich komisch. Damn, ich hasse Haus, ich hasse Haus, ich hasse Haus. Damn, ich hasse Haus, ich hasse Haus, ich hasse Haus. Damn, ich hasse Haus.